Eines Morgens war Gordon im Rangierbahnhof und nahm eine große Ladung Kohle auf. Das ist heute schon deine dritte Ladung Kohle, Gordon, sagte James. Man könnte sagen, du bist ziemlich gierig. Ich bin eine wichtige Lokomotive, antwortete Gordon. Wichtige Lokomotiven brauchen viel Kohle. Aber ich glaube kaum, dass du das verstehst, James. James schnaubte und ging wieder an die Arbeit. Später tankte Gordon Wasser an einer Steigleitung, denn der Wasserturm wurde repariert. Wenn ich du wäre, würde ich nicht allzu viel von diesem Wasser trinken, Gordon. Davon könntest du Kesselweh kriegen. Pah, sagte Gordon. Jeder glaubt heute, er müsste mir was beibringen. Zuerst James und jetzt du da. Große Lokomotiven haben große Bedürfnisse. Kleine Lokomotiven sind langweilig. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, lachte Doug. Später kam Gordon in den Rangierbahnhof des Hauptbahnhofs gedampft. Das hat mir noch gefehlt, rief Gordon. Dort ragten zwei glitzernde Kohlewagen aus dem Depot. Ja, wenn ich zwei Kohlewagen hätte, sagte Gordon, müsste ich nicht so oft anhalten und mir das Geschwätz von dummen kleinen Lokomotiven anhören. Diese Kohlewagen gehören einem Besucher, antwortete sein Lokomotivführer. Diesel kam angeschlichen. Jeder weiß, dass Kohlewagen ein Zeichen für Vornehmheit sind, aber auch eine ganze Flotte von Kohlewagen kann eure Vormachtstellung nicht retten. Wir Diesel übernehmen die Macht. Wir brauchen keine Kohlewagen, um uns wichtig zu machen, nicht einen. Gordon war sehr aufgebracht und am nächsten Tag war es noch immer so. Ich bin nicht glücklich. Wusste ich's doch, warf Doug strahlend ein. Das ist Kesselweh. Das ist nicht Kesselweh, protestierte Gordon. Es ist... Natürlich ist es das, unterbrach Henry. Das Wasser ist schlecht. Dein Kessel muss voller Matsch sein. Lass ihn schön auswaschen, dann bist du gleich wieder eine andere Lokomotive. Werd nicht gewöhnlich, fauchte Gordon. Er stieß mit seinem Zug zurück und seufzte sorgenvoll. Kopf hoch, Gordon, sagte der dicke Kontrolleur. Geht nicht, Chef. Ist es wahr, was Diesel sagt, Chef? Was sagt er? Dass die Diesel alles übernehmen. Keine Angst, Gordon, das wird auf meiner Eisenbahnlinie nie passieren. Und noch etwas, Chef. Warum hat dieser Besucher zwei Kohlewagen? Weil er auf einer Strecke verkehrt, auf der große Entfernungen zwischen den Kohledepots liegen. Jetzt ging es Gordon besser. Auch Henry fing an, sich zu beschweren. Voller Zorn stieß er die Güterwagen an. Ich arbeite immer für zwei, dampfte er. Ich habe einen anderen Kohlewagen verdient. Doug flüsterte Donald etwas zu. Er wollte Henry einen Streich spielen. Henry, fragte er, willst du meine Kohlewagen? Deine? Was hast du mit Kohlewagen zu tun? Na gut, sagte Doug, dann eben nicht. Willst du sie haben, Donald? Ich möchte dir diese Ehrenzeichen nicht nehmen, antwortete Donald. Es sind Ehrenzeichen, fuhr Doug nachdenklich fort. Aber ich bin nur eine Rangierlokomotive. Vielleicht möchte James... Entschuldige, wenn ich barsch war, sagte Henry schnell. Wie viel Kohlewagen hast du und wann könnte ich sie bekommen? Ich habe sechs und die kannst du heute Abend haben. Sechs wunderschöne Kohlewagen, gluckste Henry. Dann werde ich ihr einen herrlichen Anblick bieten. Henry war den ganzen Tag lang aufgeregt. Glaubst du, dass das richtig ist? Fragte er zum x-ten Male. Natürlich, antwortete Doug. Sie stehen alle bereit. Die anderen Lokomotiven warteten dort, wo sie die beste Sicht hatten. Aber Henry war ganz und gar kein herrlicher Anblick. Seine sechs Kohlewagen waren sehr alt, schmutzig und voller Kesselschlamm. Hast du dich schön auswaschen lassen, Henry? Rief eine Stimme. Das ist gut, dann fühlst du dich jetzt wie eine andere Lokomotive. Henry war sich nicht sicher, aber er dachte, dass diese Stimme Gordon gehörte.